Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Die Woche ist vorbei und heute bin ich wieder nicht alleine, sondern habe wieder einen Gast, schon einen Altbekannten. Reinhard ist wieder dabei. Hallo! Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Ja, zusammen? Ich bin ja nur alleine hier. Ja, wir beide sind aber zusammen hier. Ja, okay, das stimmt. Und die Zuhörer natürlich, die Zuhörer. Die Massen, darf man nicht vergessen. Die hier lauschen und zuhören. Ja, genau. Und das werden auch immer mehr. Mhm. Ich habe gehört, genau. Du hast mal eine Analyse über unsere Zuhörerschaft gemacht und hast erstaunliche Erkenntnisse geliefert. Die habe ich sehr akribisch gemacht und habe dabei erfahren, dass auch meine Schüler mich hören, insbesondere die angehenden Techniker, also die Fachschüler. Und an dieser Stelle eben auch schöne Grüße an alle Fachschüler dieses Landes und wünsche natürlich, dass die Prüfungen regulär stattfinden und natürlich erfolgreich sein werden auch. Ja, auch von mir, schöne Grüße an die Fachschüler und auch an die Schüler da draußen. Wenn ihr mal Interesse habt und auch mal eure Sicht darstellen möchtet, meldet euch ruhig mal gerne. Dann haben wir ja auch nochmal einen weiteren Blick. Wir versuchen ja immer so ein bisschen die Sicht der Lehrer darzustellen. Wie sieht das jetzt aus in Zeiten der Corona-Krise, Bildung aus der Ferne? Aber die andere Seite ist natürlich auch super spannend. Wie sieht das aus Schülersicht aus? Genau. Wir haben da ja immer nur mal punktuell ein paar Eindrücke, je nachdem, was uns die Schüler so erzählen im Unterricht jetzt momentan. Mhm. Das wäre schon sehr interessant. Mhm. Genau. Ja, wir haben uns heute vorgenommen, mal auf so eine, ich sag mal, Do's and Don'ts Liste zu schauen. Das war ein Tweet, Link ist auch in der Beschreibung, auf dem ja verschiedene Aspekte des Online-Unterrichtes und Distance Learning eingegangen wird und mal beschrieben wird, was sollte man machen und was sollte man lieber nicht machen. Und da wollten wir heute mal so ein bisschen drüber gucken, inwieweit wir dem jetzt zustimmen, den einzelnen Punkten, oder inwieweit wir das nicht so sehen oder was man da vielleicht noch so ergänzen könnte. Wir probieren es einfach mal aus, mal gucken, was so daraus wird. Das war zumindest jetzt hier so unser Plan. Und wir gehen die einzelnen Punkte jetzt mal durch. Beginnen wir mal mit dem ersten Punkt. Da steht, was man machen soll, asynchrones Lernen. Was man jetzt eher nicht machen sollte, synchrones Lernen. Da können wir die Begriffe erstmal so ein bisschen auseinander dividieren. Synchron, asynchron, was verstehen wir darunter? Ja, also synchrones Lernen oder Kommunizieren vielleicht allgemeiner formuliert erstmal, ist ja sowas, wie wir jetzt gerade tun. Also wir unterhalten uns. Das heißt, sobald ich was sage, hörst du das und reagierst darauf. Asynchrones Lernen wäre so, wie wenn ich dir eine E-Mail schreibe und du die dann, sobald du eben Zeit hast, irgendwann oder auch nicht, die dann beantwortest, ja. Und also so würde ich das vielleicht beschreiben wollen, meine Begriffe. Okay, und das also in dieser Grafik macht es so den Anschein, als wäre das eine gut und das andere schlecht. Genau. Also wie siehst du es denn? Also wenn ich das so hören würde oder erstmal nicht dieses Bild sehen würde, dann wüsste ich auch gar nicht, was ich davon als gut oder schlecht bezeichnen sollte. Ja. Also da bin ich schon skeptisch. Hier wird jetzt gesagt, asynchrones Lernen ist gut und synchrones ist schlecht. Mhm. Ich denke, die haben aber beide so seine Berechtigung. Mhm, ja. Also ich würde es auch ähnlich sehen. Für mich sind das so zwei Arten der Kommunikation auch. Und die sind für bestimmte Dinge besser geeignet und für andere Dinge eben nicht so gut. Ich vermute, die Idee dahinter war, man soll eher jetzt in dieser Zeit einen Schwerpunkt legen auf asynchrones Lernen, weil man eben nicht weiß, wie klappt das vielleicht von der Infrastruktur, wie sind alle auch zusammenführbar zu dem gleichen Zeitpunkt in so einer Videokonferenz. Bei größeren Gruppen ist das wahrscheinlich auch schwierig, da irgendeinen Mehrnutzen tatsächlich durch dieses Szenario zu etablieren, als wenn ich einfach jetzt einen Vortrag aufnehme und den dann verschicke und sage, guckt euch das mal an. Das stimmt, ja. Also ja, das merken wir ja im Grunde genommen. Ja. Dass man ja auch eben eine geringere Rückmeldung oder eine geringere Intensität der Rückmeldung von den Schülern bekommt. Ne? Also in diesen synchronen Phasen, die ich jetzt zurzeit ja auch durchführe, da sind das ja doch immer wieder wenige Schüler, die sich etwas mehr beteiligen und die meisten hören vielleicht nur zu oder auch nicht, ne? Das weiß ich nicht. Ja, wie im richtigen Unterricht ja auch, ne? Also, wie im richtigen Unterricht auch, genau. Aber ich denke trotzdem, so die Mischung macht es, ne? Also der asynchrone Unterricht wäre meines Erachtens eben so, dass die Schüler eine längerfristige Aufgabe bekommen und sich dann erstmal selber damit beschäftigen, gegebenenfalls ja Fragen per E-Mail oder sowas stellen, die man dann beantwortet, also die dann nicht sofort beantwortet werden, sondern dann, wenn ich die lese. Und synchron wäre dann, wenn man diese längerfristigen Aufgaben vielleicht dann mal in einer Konferenz bespricht und das dann natürlich mit einer größeren Gruppe. Ja. So dass man das sammelt, so eine Art Ergebnissicherung, wenn man möchte. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Jetzt wieder erstmal, wie man es eigentlich machen sollte. Da steht, weniger ist mehr. Und wie man es eher nicht machen sollte, da steht, unrealistisch sein. Ja, also das bezieht sich auf die auf den Umfang der Aufgaben, ne, würde ich sagen. Ja, für die Erledigung der von Arbeitsaufträgen benötigen die Lernenden zu Hause fast doppelt so lange, Prioritäten setzen und realistisch bleiben. Steht bei der weniger ist mehr. Genau. Und ja, bei dem, was man, wie man nicht machen sollte, steht noch als Info, Vergabe täglicher Klassenaufträge und Hausaufgaben, welche die Lernenden in kürzester Zeit erledigen müssen. Ja, also so ein Stressmoment irgendwie auch durch, ne? Ja, so ein bisschen ist das ja eine Binsenweisheit, aber da wir uns und unsere Kolleginnen ja kennen, ist das sicherlich schwer umzusetzen. Also interessanterweise hatten die Schüler aus meiner ITA-Klasse schon an dem Freitag, als wir uns noch in der Schule gesehen haben, also jetzt 2 Wochen her, schon die Befürchtung, dass wenn keine Schule mehr stattfindet, dass dann alle Lehrer ganz viele Aufgaben geben. Jeder muss eine große, also für jedes Fach muss eine große Ausarbeitung angefertigt werden, für die man jeweils schon 3 Wochen Zeit braucht. Ja, und bei den Konferenzen, die wir dann Montag hatten, hatte ich ja darauf auch hingewiesen, beziehungsweise ja schon mal darum gebeten, dass das dann vielleicht, also dass die Kollegen sich dann Zurückhaltung üben. Ja. Ja, tatsächlich sehe ich das auch so. Also, dass es tatsächlich eher so eine Binse ist, das passt ja auch genauso auf den ganz normalen Unterricht. Ganz genau. Ja. Dass man es eher so in kleine Happen aufteilt. Die können vielleicht sogar ja auch mal umfangreicher sein, aber dann sollte man eben auch eine gewisse Zeit geben dafür. Und das jetzt nicht erwarten, dass das ruckzuck erledigt wird. Ja. Je nach Alter wahrscheinlich auch der Schüler und auch Komplexität der Aufgaben, die man so erwarten kann, kann man natürlich auch jetzt, gerade wenn man ein Projekt angehen möchte und sich jetzt mal so richtig intensiv über einen längeren Zeitraum damit auseinandersetzen möchte, auch solche sowas natürlich nutzen. Und Vor allen Dingen ist das ja ein Trugschluss, dass die Schüler ja jetzt, da sie nicht in die Schule müssen, unendlich viel Zeit haben. Wenn jeder das denkt und dementsprechend Aufgaben zur Verfügung stellt, dann haben sie eben nicht unendlich viel Zeit dafür, die zu bearbeiten. Ne? Ja, es kommt vielleicht noch auch so ein bisschen der Aspekt rein, dass man jetzt so unklar weiß, was wird jetzt eigentlich von mir erwartet als Schüler. Ja. Die Lehrer haben ja normalerweise Erwartungen an, ich weiß nicht, der Schüler kommt pünktlich, der Schüler hat seine Klamotten dabei, der Schüler macht das, was ich sage. Ist auch alles total unrealistisch, aber die Erwartung kann man ja erstmal haben. Aber wie sieht das jetzt aus? Also der Schüler kommt pünktlich, okay. Der Schüler hat seine Sachen dabei, keine Ahnung, sehe ich nicht. Der Schüler lauscht aufmerksam meinem Vortrag, weiß ich auch nicht. Wenn ich ein Video hinschicke, guckt er sich das an. Wenn ich ein PDF versende, hat er da mal reingeguckt. Und vielleicht kommt daraus dann auch so ein reflexartiges, ja okay, ich muss jetzt prüfen, ob die Aufträge angekommen sind, indem ich dann recht schnell irgendwelche Ergebnisse erwarte. Dass eine Aufgabe bearbeitet wird und mir zugesendet wird, damit ich das kontrollieren kann. Genau, das könnte sein, dass das sicherlich ein Grund dafür ist, dass man vielleicht dann doch zu viele Aufgaben oder zu schnell eine Rückantwort verlangt, ne? Was dann nicht zu leisten ist von den Schülern. Kommen wir zum nächsten Punkt. Auch wieder einer, wo ich glaube, vielleicht ist das nicht Online-Unterricht spezifisch. Also, wie man es machen soll, klare Anweisungen geben, wie man es nicht machen sollte, unklar und vage sein. Ja, also da könnte man jetzt auch sagen, ist eine Binsenweisheit, das sollte man doch immer tun und so, ne? Auch nicht im Unterricht, ne? Also unklar und vage Natürlich. Ist ja auch im Alltag immer so ein bisschen schwierig, ne? Ja. Ich glaube aber, dass es jetzt so in der Form des Unterrichts noch ein bisschen wichtiger ist, dass man vielleicht darauf achtet. Ich bin da selber, glaube ich, auch so ein bisschen schon drauf reingefallen. Ich habe Aufgaben zur Verfügung gestellt für die Prüfungsvorbereitung bei den Technikern, die ich so auch im Unterricht zur Verfügung gestellt hätte. Nur im Unterricht, da klären sich halt einige Fragen oder eben Sachen, die noch so ein bisschen unklar oder vage sind, viel schneller, ne? Weil da kommt eben direkt eine Meldung und dann bespricht man das. Man bespricht sowieso die Aufgabe vielleicht gemeinsam. Da merken die Schülerinnen schneller, was da jetzt nicht zu verstehen ist oder wo sie noch Fragen haben und stellen die dann. Wenn die Schüler jetzt aber erstmal länger sich damit beschäftigen und auf sich allein gestellt sind, dann ja, laufen sie vielleicht erstmal eine Weile ins Leere, beziehungsweise verrennen sich dann irgendwo. Die Gefahr besteht dann. Ja. Also dieses Moment des Rückfragens, Nachhakens, der zusätzlichen Erläuterung zum Text, das fehlt eventuell jetzt hier und deswegen muss man das insofern kompensieren, dass man einfach klare Anweisungen gibt. Das geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem ersten Punkt, ne? Wenn ich wirklich auf asynchrone Situationen setze, dann gibt es keine Möglichkeit der Nachfrage. Bei Synchronen ginge das ja trotzdem. Ne? Und da könnte dann ja wirklich, wenn ich jetzt was bespreche, könnte es eine Nachfrage geben und dann könnte man das ja auch da nochmal klären. Genau, richtig, ja, das stimmt. Also insofern bedingen sich vielleicht die Punkte auch so ein bisschen. Wenn ich mich oben entscheide, dass asynchron ist jetzt the way to go, dann muss ich tatsächlich klar und eindeutig sein und darf da eben nicht unklar und vage sein. Ja, genau. Das denke ich auch. So. Ja, der nächste Punkt, Erwartungen definieren, ist das, was empfohlen wird. Und ja, das Gegenstück ist dann zu offene Erwartungen. Ich denke, dass ja auch da spielen so die letzten beiden Punkte, also mit den klaren Anweisungen, dass es nicht zu viel ist, so ein bisschen mit rein. Ne? Ja, wobei ich tatsächlich, ja, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten damit, weil ich gerne auch, das geht jetzt um die Erwartungen, ne? Nicht unbedingt um die Aufträge. Ja, doch, auch so ein bisschen. Also ich lasse mich auch gerne überraschen von Schülerideen, von kreativen Eigeninterpretationen von Aufgaben. Gerade jetzt, wo ich ja auch in einer Situation bin, das nicht unbedingt alles so zu bewerten. Deswegen würde ich jetzt vielleicht gerne auch was Offenes reingeben. Also solange es sich unterrichtlich in irgendeinem Kontext und irgendeinem Rahmen befindet, zumindest bei unseren Schülern geht das ja, weil ich weiß nicht, ob es bei Jüngeren genauso funktioniert, aber auch warum nicht. Ne? Also vielleicht kann man so auch nochmal ganz, ganz offen daran gehen, was heißt denn das eigentlich so, lernen? So, oder lernen fürs Leben. Ne? So, ist es dieses Denken in Fächern, Denken in Aufgaben und Arbeitsblättern? Oder guckt man einfach auch mal so in die Welt? Zum Beispiel, hier steht als Negativbeispiel, zum Beispiel, mache ein Video über den Mond. Das finde ich nicht per se schlecht. Genau. Weil es sehr offen ist, was man jetzt darunter versteht. Und ich finde es nicht unbedingt schlecht zu sagen, mache ein Video über ein selbstgewähltes Thema, was dich interessiert, was dich im Moment bedrückt, was du interessant findest oder was du in dieser Zeit selber über dich erfahren hast. Irgendwie sowas. Also da kann man ja durchaus jetzt mal offen sein, grundsätzlich. Ja, ich vermute, dass es aber anstrengender ist für die Schülerinnen, insbesondere wenn sie jetzt in allen Fächern immer auf sich allein gestellt sind, dass sie erstmal lange überlegen müssen, was wird der Lehrer sich dabei gedacht haben oder was erwartet der jetzt von mir. Ne? Also ich glaube, als Schüler hat man es ja ganz gerne, dass man genau weiß, wie soll das Produkt aussehen, dann fertigt man das an und gibt das dem Lehrer ab. Ja. Da sind ja auch bei diesen einzelnen Punkten so kleine Symbole und da sieht man ja bei dem empfohlenen Erwartungen definieren, ist da so eine Checkliste abgebildet, ne? Also so nach dem Motto, da kann ich jetzt drei Punkte abarbeiten und der Lehrer macht dann seinen Haken da dran. Aber ich denke auch, wie man das ja vielleicht auch im regulären Unterricht hat man ja da auch mal, oder möchte man den Schülern auch ganz bewusst mehr Freiheiten lassen oder sie so ein bisschen kreativer sein lassen. Ja. Also ich finde es tatsächlich jetzt nicht unbedingt als negativen Aspekt, das offener zu gestalten. Kann aber auch verstehen, wenn man jetzt klare Erwartungen in klaren Anweisungen, also ist tatsächlich irgendwie sehr, sehr, sehr, sehr strikt so. Und auch von der Vorstellung davon, wie so gelernt wird, was gelernt wird, stelle ich so gerade fest. Ich gehe da, glaube ich, mit den Einschätzungen jetzt im Moment nicht so ganz konform. Kann aber, glaube ich, nachvollziehen, aus welcher Idee das so herausgeboren wurde. Genau, ja, das denke ich auch. Also ich vermute ja auch, das sind ja keine Dogmen in dem Sinne, dass man nur das eine machen muss und das andere völlig verboten ist, ne? Ja. Ich meine, deswegen besprechen wir es ja auch hier, ne, um mal so ein bisschen vielleicht auch einen Kontrapunkt zu setzen. Wie kann man sowas interpretieren und verstehen? Genau. Ja. Es ist jetzt auch kein Gesetz, dass sich alle daran halten müssen. Grundsätzlich bin ich eigentlich auch ein Fan von, also gerade in der Pädagogik, mal so klare Anweisungen in Richtung so und so nicht. So, ne? Und nicht so, ja, das hängt davon ab, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich und so, das muss man von verschiedenen Seiten betrachten. Da neigt man ja schnell immer in so ein Gefasel, sage ich jetzt mal. Ja. Und ja, deswegen finde ich es schon mal ganz gut, wenn man es einfach mal so klar, schwarz-weiß mal aufschreibt. So, und dann kann man stimmt, immer noch dagegen sein oder aber dann dagegen argumentieren, bitte auch. So, ne? Und vielleicht funktioniert es ja auch in einem Kontext besonders gut. Ja, genau. Das Beim ist sowieso Punkt, ja meistens so. Dann sind wir wahrscheinlich wieder auf Linie, sage ich mal. Ja, also da geht es darum, vermute ich auch. Was soll man machen? Empathisch sein. Was soll man nicht machen? Zu viel wollen. Ja, das geht, glaube ich, auch in die Richtung der Menge der Arbeitsaufträge, die man da so verteilt. Hm. Und empathisch ist eben auch ja, Verständnis haben dafür, dass bestimmte Dinge vielleicht jetzt auch Vorrang haben. Ermutigen. Ja. Zuspruch geben, gerade für vielleicht auch Schüler, die sich jetzt schwer tun mit dieser sozialen Isolation. Ja, oder die zu Hause vielleicht auch einfach Probleme jetzt haben, ne, die sie aufgrund der aktuellen Situation haben. Mhm. Da ist es meines Erachtens selbstverständlich wichtig, dass man da auch ein bisschen empathisch damit umgeht. Mhm. Ich finde, der Gegenpunkt zu viel wollen ist jetzt nicht unbedingt das Gegenteil von empathisch sein. Ja, das stimmt. Also vielleicht um ihn da so aus meiner Erfahrung jetzt in diesen letzten 2 Wochen zu erzählen, ich versuche immer in den synchronen Phasen meines Unterrichtes erstmal am Anfang so ein bisschen Smalltalk oder Allgemeines zu besprechen mit den Schülern oder erstmal zu fragen, wie es überhaupt geht, ne, und wie so die Lage ist, was es Neues gibt. Und vielleicht auch so den Eindruck zu vermitteln, und eigentlich ist es ja auch so, dass der Unterrichtsinhalt eben auch nicht alles ist jetzt im Leben, ne? Also meine Mikrocontroller-Technik ist schon sehr, sehr wichtig, aber eben vielleicht nicht alles. Das habe ich auch festgestellt, einfach auch, weil so eine Videokonferenz, die fängt nicht so an wie eine Stunde. So, da gibt es irgendwie dann einen Gong und dann macht man irgendwie Anwesenheit oder Anwesenheit, dann sagt der Lehrer, jetzt geht's los, ne? Ja. Sondern so ein paar Leute sind schon eher da, dann kommt man da so rein, sagt schönen guten Morgen und manche trudeln dann auch erst so 5 Minuten später rein, dann wartet man vielleicht noch und dann gibt es so einen fließenden Start eigentlich eher. Genau. Ja. Und da nutze ich dann auch immer so gerne die Zeit, mal so ein bisschen in die Runde zu fragen, wie geht's denn so, wie läuft's denn so zu Hause, gibt's irgendwelche Besonderheiten, habt da was Besonderes, Interessantes erlebt? Und da kommt man tatsächlich interessanterweise ganz gut ins Gespräch, auch so durch, also was ich jetzt nochmal vielleicht für diese Konferenzsituation ganz interessant finde, ist, dass das hatte ich ja auch schon mal, glaube ich, hatten wir darüber gesprochen, dass du so diese direkte Nähe hast, ne? Also dass alle gleich weit von dir entfernt sind, und wenn du einen Kopfhörer auf hast, dann reden dir die Schüler so direkt ins Ohr und du redest denen auch direkt ins Ohr. Also da ist schon viel mehr Nähe vorhanden, als man sonst im Leben tatsächlich dann hat. Ne? Ja, richtig. Und vielleicht entsteht dadurch ja auch schon automatisch eine gewisse empathische Beziehung, wenn man solche Sequenzen dann hat. Zumindest sofern das möglich ist. Ne? Mhm. Also andererseits ist es natürlich ein bisschen schwerer, auch empathisch zu sein. Also sonst im Unterricht sieht man halt, wenn ein Schüler irgendwie einen Kopf auf der Bank liegen hat und kann eben, wenn man möchte, da mal nachfragen, was ist denn los? Und, oder, ne? Und das geht jetzt halt nicht, ne? Wenn die Schülerinnen da einfach zwar der Konferenz teilnehmen, aber nichts sagen und auch keine Kamera anhaben, dann kriegt man eben davon nichts mit. Ne? Mhm. Ja, das stimmt. So, zum nächsten Punkt. Da gibt es auch wieder, na gut, schon recht wertende Beschreibung. Was man machen soll, ist einheitlich kommunizieren. Was man nicht machen soll, Kommunikationschaos. Ja, also da sollte man vielleicht nochmal jetzt auch die Unterschriften ein bisschen betrachten, weil das ist ja wahrscheinlich nicht selbsterklärend. Also ich glaube, es geht da um die Kanäle und Tools, die man so zur Kommunikation verwendet. Ne? Mhm. Also man soll eben nicht irgendwie vermutlich auch in jeder Unterrichtsstunde oder bei jedem Kollegen da irgendein anderes cooles Tool benutzen. Den Schülern wäre es wahrscheinlich am liebsten, wenn man irgendwie Discord verwendet, weil sie das sowieso häufig benutzen. Mhm. Wir haben uns da ja jetzt so in der Schule, also bei uns an der Schule, auf Microsoft Teams beschränkt im Wesentlichen, ne? Und vielleicht Mail. Noch zusätzlich E-Mail. Genau. Ja. Und aber ich denke mal, das würde ich auch sehen. Ich glaube, da gibt es im Moment durch die Unsicherheit auch viel Bedarf, Dinge auszuprobieren, viele unterschiedliche Plattformen mal zu testen. Mhm. Und das kann natürlich dann problematisch sein, wenn ich da außer das Plattformtesten noch einen zusätzlichen unterrichtlichen Inhalt irgendwie erwarte, ja, zu transportieren. Das stimmt. Das geht schief. Also man soll da unterschiedliche Dinge ausprobieren, vielleicht auch gerne mit den Schülern, vielleicht auch gerne mal Discord austesten, wenn die das machen möchten. Aber das ist tatsächlich eine Schwierigkeit, wenn der eine das da macht und der andere das woanders macht, dass sich dann auch die Kommunikation unnötig dadurch verkompliziert. Ja, ja, insbesondere für die Schüler. Ne? Also wenn ich jetzt immer ICQ nehmen würde oder sowas, um das mal was ganz Exotisches zu nennen. Oder IRC. Oder IRC, genau. Und du nimmst immer IRC. Ja. Dann müssten die Schüler ja schon beide Kanäle zur Verfügung halten, während wir jeweils nur einen verwenden müssten. Ja. Das macht das natürlich für die Schüler wesentlich schwieriger. Wir sind da ja bei uns in einer relativ guten oder glücklichen Situation, dass wir mit Office 365 eben da das Teams zur Verfügung haben und die Schüler das auch alle irgendwie schon kennen. Ne? Ja, das ist auch, man darf nicht unterschätzen, einfach zu sagen, das müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. So, es geht jetzt nicht darum, dass jetzt quasi jeder nochmal so sein Für und Wider irgendwie darstellt, sondern da hat man jetzt erstmal was und es gibt immer welche, die finden das gut, es gibt immer welche, die finden das doof, aber solange es erstmal tut und funktioniert, ist es erstmal da. Und genau. Es ist natürlich auch nochmal was anderes, was ich so, sage ich mal, in der Freizeit dann vielleicht benutze, was dann auch in kleineren Gruppen funktioniert. Aber wir reden ja hier über mehrere hundert Schüler und 100 Lehrer knapp, die das in irgendeiner Form gemeinsam benutzen wollen oder sollen. Und Mail ist da sicherlich auch so ein kleinster gemeinsamer Nenner, der über viele Grenzen hinweg funktioniert. Aber auch an vielen Stellen eben nicht. Also jetzt es ist eben ein klassisches asynchrones Kommunikationsmittel. Genau. Da kann ich jetzt keine Audiokonferenz oder Video drüber machen und größere Dateien verschicken, ist auch schon ein bisschen schwierig. Insofern hat das so seine Bewandtnis, aber sollte sicherlich noch so ein bisschen ergänzt werden. Genau. Ja. So, der nächste Punkt. Ja, Bürozeiten einhalten. Ja. Wird da empfohlen. Und man sollte nicht immer online sein. Ist dann das Gegenteil dazu. Das versuche ich auch. In gewisser Weise. Ist aber schwer. Also gerade jetzt, also irgendwie habe ich das Gefühl, in den letzten 2 Wochen so viel telefoniert zu haben, wie sonst im ganzen Jahr nicht. Ja. Mit allen möglichen Menschen. Natürlich in den jetzt im Live-Unterricht sozusagen über Teams ist man irgendwie immer am Telefonieren im weitesten. Dann die Absprachen mit den Kollegen finden jetzt alle darüber auch statt. Also wir sprechen uns ja auch immer mal ab, wie wir als nächstes vorgehen oder auch wie beispielsweise Leistungsbewertung ablaufen soll und so, ne? Das klassische Lehrerzimmer und die Pause, wo man sonst immer so alles irgendwie regelt, was auch sehr stressig ist und deshalb auch keine Pause. Ja. Das verteilt sich jetzt so ein bisschen über den Tag oder die Tage. Ja, genau. Und das findet halt auch viel unmittelbarer statt. Ne? Also man ruft mal eben an. Sonst hat man vielleicht überlegt, okay, ist der Kollege heute noch da? Ansonsten bespreche ich das eben morgen mit dem in der Pause. Ja. Ne? Das verschiebt sich so ein bisschen und beschränkt sich eben auf natürliche Weise dann auf die, in Anführungszeichen, Arbeitszeit oder eben Pausenzeit. Ja. Und dazu kommt natürlich, dass also du sicherlich ja auch, aber wir eher IT-affinen Kollegen dann den anderen auch mal gerne ein bisschen Support leisten. Ne? Ja, genau, das kommt natürlich noch so hinzu. Ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, glaube ich, mit dem Begriff Bürozeiten. Ist ja auch in Anführungszeichen da. Ne? Ja, das stimmt. Ich glaube aber, dass auch unabhängig von diesen Online-Szenarien der Lehrerberuf auch über, sage ich jetzt mal, den klassischen Feierabend hinaus geht. Also man kann sich das ja selber auch mal so ein bisschen einteilen, das ist ja auch das Gute daran. Aber wie lange ich jetzt dann im Nachmittag oder abends oder bis tief in die Nacht, jeder kann das sich so selber ein bisschen einteilen. Aber hier ist, glaube ich, auch gemeint, dass ich nicht immer verfügbar bin, nicht online, nicht quasi synchron kommuniziere, sondern vielleicht, weiß ich nicht, meine Mails mache ich dann abends um 7. Oder Unterricht, Vorbereitung, irgendwas mal lesen, recherchieren oder so, das kann ich ja auch noch zu einem späteren Zeitpunkt machen. Mhm. Ich glaube, was jetzt im Moment so ein bisschen wegfällt, ist dieses, so etwas vertiefend mal so durchdenken. Es ist alles so ein bisschen sehr, sehr plötzlich und hoppla hopp. Ne? Werden viele Dinge gemacht und ausprobiert, was in der Phase auch total richtig ist. Aber irgendwann muss man auch mal ein bisschen länger über Dinge nachdenken können. Mhm. Und das steht im Moment so ein bisschen hinten an und vielleicht lässt sich das auch online irgendwie abbilden. Das ist ja auch ein Aspekt, über den viele, oder zumindest höre ich das auch immer wieder, IT-Firmen so ein bisschen klagen, dass zum Beispiel Softwareentwickler gar nicht dazu kommen, mal nachzudenken. Also, da hat man irgendwie ein Problem und dann ruft jemand an. Dann schickt jemand irgendwie eine Mail und das macht Pling oder man hat dann irgendwelche Chat-Systeme, über die man dann erreichbar ist. Und ich habe das auch festgestellt, dass sich so Benachrichtigungen dann auf einmal aufpoppen über diesen Teams-Client und dass man da schon irgendwie dann den Drang verspürt, jetzt muss ich mal eben schnell antworten oder das ist jetzt für mich wichtig, da muss ich jetzt irgendwie dran gehen. Ein weiteres Feature, was ich noch entdeckt habe, was ich auch sehr gut finde, ist, es gibt in Teams eine Möglichkeit, Zeiten einzustellen, in denen man nicht benachrichtigt wird. Ich glaube, das heißt so Ruhezeiten oder so nennt sich das. Da habe ich jetzt mal eingestellt, Samstag und Sonntag den ganzen Tag. Und ich glaube, in der Woche von, weiß ich nicht, 16 Uhr bis 7 Uhr morgens oder 8 Uhr morgens oder so. Und da quasi bekomme ich dann nichts mit, wenn da irgendjemand was irgendwo reinschreibt. Dann habe ich sozusagen Feierabend. Und nur wenn ich die aufmache und reingucke, sehe ich es, aber die belästigt mich jetzt erstmal nicht. Ja, ist das sicherlich sinnvoll. Aber also du hast schon recht, allein durch den üblichen Alltag eines Lehrers, so dass man sowieso sich seine Arbeit immer ein bisschen einteilen kann, wie man möchte, auch eben nachmittags oder am Wochenende arbeiten, läuft man jetzt halt Gefahr, das auch zu tun und das ist eben jetzt nochmal viel anstrengender. Ne? Ja. Und also ich mache also bis jetzt immer nur diesen Status, den man bei Teams einstellen kann, da auf gelb oder nicht oder bin beschäftigt oder sowas. Oder ich mache halt Teams aus, ne? Das kann man ja auch mal durchaus tun. Ja, es ist auf dem Smartphone schwieriger. Wenn man es auf dem Handy installiert hat, dann kann ich es ja nicht ausschalten. Das stimmt, da müsste ich dann wirklich so eben den Status explizit wechseln oder ich hätte es ja eigentlich wirklich lieber automatisch, dass ab abends, ab spätem Nachmittag, da bin ich erstmal nicht direkt verfügbar, über Mail und so natürlich immer noch so, ne? Aber da muss man irgendwie jetzt auch für sich einen Modus finden, auch Zeiten zu haben, wo man dann mal nichts für die Schule macht. Ja, genau. Ja. Nächster Punkt. Nächster Punkt, Feedback einholen oder die Lernenden alleine lassen. Was ist wohl das Bessere? Feedback einholen scheint gut zu sein und Lernende alleine lassen nicht so, ist auch wieder so zwei Punkte, die nicht so richtig konträr sind. Nee, nicht so richtig. Sondern unterschiedliche Aspekte beleuchten. Ja. Ja. Also irgendwie soll es bei dem Feedback einholen ja eben darum gehen, dass man sich häufig sagen lässt oder zeigen lässt, was die Schüler schon gemacht haben, was so ein bisschen meines Erachtens auch dem Punkt, welcher war das denn? Weniger ist mehr, glaube ich, widerspricht. Ja, ich finde den Begriff Feedback irgendwie irreführend. Also da geht es ja nicht dann darum, dass die Schüler mir ein Feedback geben über mich, sondern eigentlich über sich. Ne? Also Feedback habe ich immer mehr so interpretiert, keine Ahnung, sag mir mal, wie cool ich bin. Dann sagen alle, super cool. Aber hier ist ja, glaube ich, eher so gemeint, sag mal, wie weit bist du denn? Und dann sagt der Schüler, jo, ich bin noch nicht so weit. Oder mir geht's jetzt gerade nicht so gut. Ja. Gefühlszustand. Ja. Das, also es ist so ein bisschen anders umgedeutet, der Begriff. Ja, oder damit ist gemeint, jetzt in dem Fall, dass die Schüler die Möglichkeit bekommen sollen zu sagen, ich habe jetzt so viele Aufgaben gekriegt oder so umfangreiche und ich soll jetzt auch ihre Aufgabe bis nächste Woche gelöst haben, können wir nicht mehr Zeit haben oder eine kleinere Aufgabe oder sowas bekommen, also dass man da die Schüler so ein bisschen mit ins Boot holt, mitreden lässt sozusagen, vielleicht ist auch das da gemeint. Ja. Und hier ist jetzt ja auch als bei der Negativbeschreibung, lese ich mal vor, den Lernenden keine Möglichkeit geben, die eigene Meinung zu äußern und ihren Lernweg selbst zu gestalten, ein Gefühl der Überforderung vermitteln. Und das geht auch so ein bisschen gegen den Punkt mit dem zu offene Erwartung. So. Also ja, vielleicht auch das, genau. Wenn ich die Erwartung ja offener halte, dann gebe ich den Schülern ja auch eine Möglichkeit, das selber zu gestalten und vielleicht auch tatsächlich dann so den eigenen Anforderungsprofil oder der Situation besser anpassen zu können. Ja, genau. Ich würde bei dem Feedback vielleicht sogar noch ergänzen, es ist nicht nur wichtig, jetzt von Schülern Feedback einzuholen, sondern auch von Kollegen. Ja. Also so wie wir das auch immer wieder so machen, ich habe jetzt das und das gemacht und das hat gut geklappt oder wie fandest du das und das und ich habe bei einem Kollegen auch mich einfach mal reingesetzt in die Stunde und mir das angeguckt, wie der das so macht in der Videokonferenz und habe dem dann so ein bisschen Rückmeldung gegeben. Auch das ist natürlich jetzt leichter möglich als so sonst so im Alltag. Ja, aber und vielleicht sogar noch wichtiger jetzt auch. Also es ist sicherlich auch so wünschenswert, aber wird halt selten gemacht im normalen Unterricht, wenn jeder sein Klassenzimmer zumacht. Ne? Aber dadurch, dass ja jetzt alle gleichermaßen unerfahren sind mit dieser Situation, ist das sicherlich, wäre das schön, wenn man da mehr Feedback oder beziehungsweise mehr Erfahrung austauscht einfach. Ja. So, dann sind wir jetzt schon beim vorletzten Punkt, glaube ich. Ja. Ja, genau. Da, also was soll man machen? Lernverständnis erhöhen. Was soll man nicht machen? Tools live testen. Ja, auch das klingt wieder so, als ob das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Ja, stimmt. Aber da geht es, glaube ich, eben darum, was wir auch schon mal angesprochen hatten mit den einheitlichen Kommunikationswegen, dass man eben nicht jetzt alles Mögliche erstmal ausprobiert mit den Schülern live und gleichzeitig noch 1000 Lernziele verfolgt. Sondern ja, dass man eher versucht, irgendwie was zu verwenden, was vielleicht einfach funktioniert oder was schon funktioniert. Das ist aber sicherlich jetzt auch für viele schwer, wenn man jetzt ins kalte Wasser geschmissen wird und innerhalb von 2 Tagen da einen perfekten Online-Unterricht anbieten möchte. Ja. Ich glaube, da steckt auch so ein bisschen die Angst dahinter, des Lehrers nicht alles perfekt zu beherrschen oder alles zu wissen. Ja. Also gerade dieser andere Punkt, Tools live testen, das ist natürlich so am Schreibtisch alleine oder zu zweit was ganz anderes, als wenn man es dann irgendwie mit einer Gruppe macht. Mit Sicherheit, genau, ja. Und ich würde es vielleicht eher so, also ich würde es ganz offen sagen, vielleicht sogar, ich möchte jetzt mit euch mal was ausprobieren. Ja. Aber auch da wieder, jetzt geht es nicht um den eigentlichen Inhalt, sondern dass man jetzt mal ein Tool testet oder guckt, wie hilft mir das jetzt beim Lernen zum Beispiel. Ja. Ja, und wenn dann das mit dem Lerninhalt noch funktioniert, ist es halt schön, aber vielleicht eben auch nicht schlimm, wenn es eben nicht funktioniert. Ich denke mal, da mit dem Gedanken sollte man vielleicht als Lehrer da an die Sache rangehen. Wir haben ja meine Installation und so auch relativ ausführlich vorher getestet zu zweit. Das hat mir ja auch geholfen und schon viel Sicherheit gegeben und dadurch funktioniert das jetzt auch eigentlich ganz gut im Online-Unterricht. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass andere Kolleginnen für die schwieriger ist, sowas umzusetzen. Ne? Und oder beziehungsweise, also das kann man halt auch nicht erwarten, finde ich. Ja, das hängt also ganz viel einfach mit Erfahrung zusammen. Das kann man sich auch nicht so richtig anlesen, finde ich. Ja, genau. Vielleicht hat schon jemand Erfahrung gesammelt und berichtet dann darüber. Das versuche ich ja auch so ein bisschen in dem Podcast abzubilden. Und wir sprechen ja jetzt auch immer so wieder ein bisschen darüber. Und davon kann man, glaube ich, viel ziehen oder eben aus eigener Erfahrung Dinge auszuprobieren. Das kennt vielleicht auch jeder mit nicht-digitalen Tools. Weiß ich nicht, wenn ich in einen anderen Raum muss zum Beispiel, dann gucke ich auch erstmal, was ist denn hier so, wie funktioniert das denn hier alles? Und dann ist auf einmal kein Overhead-Projektor da, ne? Und dann bist du aufgeschmissen. Ja, ja, wohin mit meinen ganzen Folien? Ja, so, diese üblichen Probleme halt. Ja, ja, keine Kreide da. Ja, furchtbar. Dann schickt man wieder einen Schüler los, ne? Ja, nee, ja, also, holt dann den Videowagen für die VHS-Kassette. Ja. Nein, also das ist natürlich so, dass die Erfahrungen da unterschiedlich sind und ja, vielleicht ist das ja auch was, was für Schüler interessant ist jetzt oder zumindest gut zu wissen ist, dass einfach die unterschiedlichen Lehrer auch unterschiedliche Erfahrungen haben und dass das deswegen einfach unterschiedlich abläuft jetzt im Online-Unterricht. Mhm. Ne? Mhm. Aber da, wie gesagt, ich denke, da kann man keinem Kollegen da einen Vorwurf draus machen. Das ist halt jetzt einfach so, die Situation, ne? Ja. Man lernt das ja auch nicht im Referendariat, wie man in so einer Situation umzugehen hat. Ja, weiß ich nicht. Spielt da multimediale Lerninhalte konstruierende Rolle? Weiß ich gar nicht. Ja, also Online-Unterricht zumindest nicht. Zumindest ist es mir nicht bekannt. Sicherlich irgendwie ein Medienfeuerwerk ist schon wünschenswert, ja, wenn der Fachleiter hinten drin sitzt, aber. Mit VHS-Rekorder und OHP. Ne? Genau, ja. Naja. Ja, also. Ja, ich überlege gerade, also stellen Sie Ihren Lernenden multimediale Lernmaterialien zur Verfügung? Das hört sich immer so an, als würden wir auf einem Berg von Materialien sitzen, stimmt, die wir aber so vorenthalten. Nee, das ist nichts. Ich schreibe es lieber nochmal an. Ne? Das ist ja, jetzt auch ja, nicht so, dass wir da aus einem Vollen schöpfen würden. Ne? Nee. Ich weiß nicht, da gibt es dann so YouTube, ne? mit fragwürdigen Quellen vielleicht und unter Umständen kommt noch eine Werbung kurz vorher. Ja. Und das ist ja auch nicht Multimedia, das ist erstmal ein Video. Ja, genau. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, das wird schon so seit Anfang der 90er oder so, oder wann kam CD-ROMs, ne? Da war doch Multimedia, glaube ich, irgendwann mal Wort des Jahres. Und seitdem warte ich, wann kommt denn jetzt Multimedia? Oder, also, was ist denn das? Das heißt ja irgendwie, verschiedene Medien werden irgendwie gleichzeitig, simultan ineinander verwoben. Man sieht das manchmal. Video und Audio ist vielleicht schon. Ne? Aber ja, man sieht es manchmal, glaube ich, bei Zeitungen, die so oder Online-Artikel, die dann neben dem Text vielleicht noch so interaktive Grafiken beinhalten, wo man irgendein Verständnis für das, was im Text beschrieben wird, nochmal erhöht. Dann gibt es ein kleines Video, was nochmal was irgendwie erläutert. Aber das ist ein Mordsaufwand. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass das überall ohne Ende vorhanden wäre. Ansonsten gerne würde mich sowas interessieren, wenn mal jemand sowas hat. Mhm. Bin ich für sowas immer offen. Gerade so im Bereich Softwareentwicklung. Da haben wir zwar irgendwie so einen Kurs, der das in der Richtung probiert, ne? Da wo man online in den Browser Quelltext eingegeben und ausführen kann. Ja. Aber das ist auch mehr so ein Leuchtturmprojekt. Ja, ich denke vielleicht auch, dass das noch in allgemeinbildenden Fächern etwas besser oder dass da vielleicht einfach mehr zur Verfügung steht als irgendwie in einem sehr fachspezifischen Thema oder sowas. Ne? Wenn einfach die Nachfrage auch auf natürliche Weise nicht so groß ist, dann gibt es da auch nicht so ein großes Angebot. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht, wie das jetzt bei den Kolleginnen an allgemeinbildenden Schulen aussieht, ob die da vielleicht schon mehr Multimedia-Berge angehäuft haben oder sowas im Laufe der Zeit, die sie jetzt einfach nur zur Verfügung stellen müssen. Ich weiß es nicht. Ja, vor allem, was mir häufig fehlt, ist bei den Angeboten so dieses irgendwie segmentieren und rekombinieren und für mich irgendwie nochmal zweckmäßig neu zusammenfügen. Ist mehr so häufig sind das so Friss- oder Stirb-Angebote. Also ich habe jetzt für dich hier was so konzipiert. Das musst du jetzt so benutzen. Du kannst das jetzt nicht in einzelne Teile zerlegen und hier mal gucken und nur den Teil dann einbauen. Ja. Dafür scheinen die Tools auch nicht so richtig gemacht zu sein. Also ich kann jetzt nicht mal eben bei einem Video sagen, oh, die Szene, so die brauche ich nicht, die schneide ich jetzt mal eben kurz raus und benutze das dann jetzt in einer anderen Webseite, die ich hier für die Schüler zusammenstelle. Also das weiß ich, da ist tatsächlich Papier und Stift und Auskleben und so und Einkleben und Zusammenschneiden. Ja. Das klappt irgendwie besser so, ne? Ja, ich denke mal, so ein Video, wenn man es sehr streng sieht, hat ja auch nicht viele Vorteile gegenüber einer Vorlesung oder einem Lehrervortrag oder sowas, ne? Ja. Nur, dass man vielleicht noch zurückspringen kann und sich das nochmal anhören kann, während der Lehrervortrag dann halt weg ist, wenn er abgearbeitet wurde. Ja, wobei, wer macht das? Ne? Also ich weiß nicht, inwieweit solche Videos nicht eher schneller geskippt oder vorgespult werden, anstatt zu pausieren und nochmal zurückzugehen. Ja, ich glaube, meine Online-Live-Unterrichtssequenzen, die zeichne ich ja zurzeit auch auf für die Schüler. Ja. Also jetzt nicht öffentlich irgendwo bei YouTube, sondern nur entsprechend für die Klasse, in der ich den Unterricht gehalten habe. Und zumindest habe ich da auch schon mal jetzt eine positive Rückmeldung bekommen, dass das wohl nützlich sei. Okay. Ich vermute aber eher auch für Einzelne, vielleicht nicht für alle. Also ich denke jetzt nicht, dass alle da nochmal stundenlang sich mein Gelaber und Gezeige da reinziehen dann. Ja, letztendlich ist häufig ein Video auch eher so ein konsumierendes Medium, wo ich mich dann zurücklehne und da erzählt jemand das da vorne und dann habe ich irgendwie so, war ganz unterhaltsam, habe ich verstanden und dann weiß ich aber nicht, also der nächste Schritt wäre ja irgendwie entweder eine Überprüfung oder das Video ist eigentlich nur eine Visualisierung von etwas, was ich aber nicht gut beschreiben kann. Ja, genau, also ich finde auch, also ich persönlich, das hängt natürlich auch so vom eigenen Lerntyp auch immer ab, Videos nutze ich eher ungerne, um mir Wissen anzueignen, ne? Weil es einfach auch nicht effektiv ist, was die Zeit angeht. Ja. Man kriegt halt relativ wenig Informationen in eine gewisse Zeit rein. Wenn ich jetzt einen Text habe und den überfliegen kann, dann habe ich vielleicht viel mehr erfasst und viel mehr raus oder schneller raussortiert, was für mich wichtig ist und was nicht. Ja, ja, dieses Querlesen von Texten, das geht mit Video nicht. Ich kann darin nicht vernünftig suchen. Ja. Ich kann jetzt nicht so einfach, also beim Text markieren, Copy-Paste geht schnell. Kann ich für mich irgendwie besser irgendwo dann nochmal weiterverarbeiten. Ja. Bei dem Video ist es schon viel schwieriger. Ja, man hat auch nicht so den Überblick über das gesamte Thema. Ne? Man muss im Grunde genommen alles einmal sich angeguckt haben, um den Überblick zu haben. Bei irgendeinem einem strukturierten Text hat man halt vielleicht noch Teilüberschriften oder sowas. Mhm. Oder irgendwas ist mal fett gedruckt, was einem eher ins Auge springt oder sowas. Ne? Kennst du in Office 365 Sway, heißt dieser Dienst? Nein, also da, beziehungsweise ich habe gesehen, dass es diesen da gibt, aber habe damit noch nie was gemacht, oder? Ja, ich glaube, der ist nämlich genau für solche Multimedia-Dinge gedacht und eine Kollegin, die Mathe unterrichtet, die benutzt das jetzt ganz eifrig und schreibt dann immer so ein bisschen Text. Dann guckt sie irgendwie bei YouTube, ob ein passendes Video irgendwo zu finden ist. Das kann man dann einbetten. Dann gibt es zwischendrin noch so Art Karten, die man irgendwo hinlegen kann. Dann kann man da so draufklicken, dann gehen die so ein bisschen auf und werden ein bisschen größer. Das scheint mir so in so eine Richtung zu gehen, das damit machen zu können. Gibt sicherlich auch noch andere Apps und Anwendungen, die in dieser Richtung da schon gehen. Müsste ich sie mal fragen, wie aufwendig das ist zum Beispiel. Ja. Ich glaube aber, das hält sich noch in Grenzen. Das ginge noch. Ja, also, ja, zumindest muss man, also so klingt das jetzt für mich, als müsste man da eben die Wissensvermittlung auf unterschiedliche Wege anbieten. Ne? Also eben ein Video, ein Text, vielleicht noch eine Aufgabe dazu und so weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man das selber ausarbeitet, dass das schon auch aufwendiger ist. Ne? Also mehr Multimedia. Ja, genau. Wobei ich weiß nicht, gibt es da irgendwie Untersuchungen, wie das sich auf die Lernleistung denn auswirkt? Oder ist das nur so ein gefühltes, jetzt kann ich es aber? Ja, also es gibt ja so diese klassischen Theorien, dass wenn man Wissen über verschiedene Wege aufnimmt, dass das dann irgendwie dann, also dass der prozentuale Anteil an dem, was da hängen bleibt, größer ist. Also wenn man es nicht nur hört, sondern auch liest und vielleicht selber aufschreibt und so weiter und so fort. Und ich denke mal, diesen Mechanismus kann man da ein bisschen nutzen, aber ich denke nicht, dass es per se besser ist, ein Video zu zeigen, als einen Text zum Lesen zu geben. Mir fällt auch gerade auf, es geht so bei diesem, der Punkt war ja überschrieben, Lernverständnis erhöhen. Und es ist immer noch so die Richtung, wir quasi schicken Wissen in Richtung Schüler. Ne? Ja. Was da jetzt nicht so mitgedacht wäre, ist, dass die Schüler untereinander vielleicht sich auch Sachen erklären und erläutern. Auch das, ja. Und zumindest habe ich das festgestellt, dass unsere IT-affinen Schüler sich regelmäßig und heute, also jetzt in der Zeit wahrscheinlich noch häufiger, einfach so abends irgendwie in Chats treffen und da nochmal Sachen durchsprechen und Sachen nochmal angucken, wie das jemand gemacht hat. Oder irgendwelche Bilder da nochmal rumschicken. Sogar, das hat mich auch erstaunt, jahrgangsstufenübergreifend. Okay, oh, das war aus der Mittelstufe, hatte ich eine Aufgabe zum Thema Kollisionserkennung, war das, in der Softwareentwicklung für so ein Spiel. Und die hatten dann auch aus der Unterstufe von einem Schüler eine Lösung irgendwie bekommen. Oh, das ist ja interessant. Die haben sie mir dann gezeigt, hatten die aber noch nicht eingebaut und haben wir eben darüber gesprochen. Und das fand ich total super. Also, dass jemand quasi, der noch nicht so lange in der Ausbildung ist, auf einmal einen Tipp gibt an jemanden, der ein Jahr schon weiter ist. Ne? Genau, also das ist, der ist dann bestimmt erstmal ein Kopf größer, so gefühlt dann. Ne? Ja, wenn er vielleicht erfährt, dass. Ja, vor allem hilft das ja jetzt auch gerade, also wenn die Schülerinnen und Schüler jetzt nochmal zusammenkommen, diese soziale Isolation zu überwinden. Also wobei ich glaube, die gibt es gar nicht. Die hocken da irgendwie, wie du ja auch sagtest, im Discord abends zusammen. Genau. Und quatschen miteinander bis 2 Uhr nachts oder so. Ja, oder zocken halt, ne? Oder was auch immer. Aber ich glaube auch so, insbesondere für unsere IT-Schüler ist da sicherlich jetzt nicht so viel mehr soziale Distanz vorhanden als vorher auch. Ja. Aber ich denke trotzdem, dass oder ich habe auch diesen Eindruck gewonnen, dass die Schüler sich jetzt mehr auch über die Aufgaben von den Lehrern unterhalten oder austauschen. Vielleicht liegt das eben jetzt auch an der Distanz vom Lehrer, die man jetzt hat. Ne? Also sonst, wenn man die Aufgaben im Unterricht gibt, wenn der Schüler da nicht weiterkommt, meldet er sich sofort und fragt den Lehrer und möchte am besten gleich die Lösung haben. Ja. Und wenn der Lehrer jetzt aber eben nicht mit im Teams-Chat gerade verfügbar ist, dann ist es schon umständlicher, eine E-Mail zu schreiben und dann fragt man vielleicht eher mal den Mitschüler, wie der denn die Aufgabe verstanden hat. Ja. Also das ist sicherlich ein positiver Effekt der aktuellen Situation, denke ich mir zumindest. So. Ja, beim letzten Punkt sind wir jetzt angekommen. Genau. Lernziele definieren. Beziehungsweise beliebige Aufträge vergeben. Also Lernziele definieren, das ist gut. Nicht so gut. Beliebige Aufträge. Ja. Genau. Also ich verstehe das so, dass man jetzt nicht nur Aufgaben zur Verfügung stellt mit dem Ziel, die Schüler sind beschäftigt für die Zeit. Sondern eher, dass man sich, genau wie man das ja sonst auch mal im Referendariat gelernt hat, ne, dass man sich Lernziele überlegt und Kompetenzerweiterung und so weiter und so fort. Ja. Und dass man die dann eben versucht auch umzusetzen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das schwierig ist. Also vielleicht da aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt oder aus meinem persönlichen Handeln momentan, kann ich sagen, dass es mir relativ leicht fällt, weil ich ja eben, wie ich schon sagte, Aufgaben zur Verfügung stelle, die ich auch so im Unterricht gemacht hätte und irgendwie das mit dem Online-Unterricht auch ganz gut jetzt funktioniert. Ne? So dass ich nicht den Eindruck habe, ich komme nicht so schnell voran oder ich schaffe alles nicht oder das bringt alles nichts, sondern irgendwie passt mein Unterricht so schon ganz gut dazu, zu der jetzigen Form. Und dementsprechend habe ich natürlich auch die gleichen Lernziele, wie wenn ich das in der Schule machen würde. Ich kann mir aber vorstellen, dass das bei anderen Unterrichtskonzeptionen anders ist, beziehungsweise schwieriger ist. Also beispielsweise, wenn man den Unterricht so geplant oder so planen würde, dass man normalerweise vielleicht viele Unterrichtsgespräche hat oder Diskussionen oder sowas, eben so Sachen, die jetzt schwieriger umzusetzen sind, dann ist man ja jetzt oder wäre man jetzt vor einer Situation, dass man quasi seinen kompletten Unterricht neu überlegen muss. Ne? Und, ja, das stimmt schon. Also gerade in unseren technischen Fächern, da kann man wahrscheinlich sehr klar irgendwie irgendeine Art von Endprodukt definieren und dann muss man irgendwie dahin kommen. So. Und wenn man so einigermaßen pfiffig ist, dann findet man sicherlich durch geschickte Bedienung von Suchmaschinen auch irgendwelche Wege dorthin. Ja. Wenn es aber so ein bisschen freier ist und sich, also Fragen, die nicht gut googelbar sind, dann wird es sicherlich schon so ein bisschen schwieriger. Ja, oder wenn man eben noch ein besonderes technisches Equipment braucht, ne? Also irgendwie ein Rechner in der Anwendungsentwicklung haben vielleicht noch viele, das geht irgendwie ganz gut, aber wenn man jetzt ein Elektromaschinenlabor benötigt oder sowas, das hat halt nicht jeder Schüler zu Hause und der Unterricht findet ein Bunsenbrenner, genau, der Unterricht findet dann eben so nicht statt. Ne? Das ist auch sicherlich schwierig, irgendwie dann diese Lernziele, die man normalerweise hätte, zu erreichen. Ja. Ja, und vielleicht ist es dann zumindest besser, irgendwas anzubieten, was vielleicht auch nur eine Beschäftigungstherapie ist, als gar nichts anzubieten. Ne? Also allein mit dem Gedanken, ja, dass die Schüler jetzt nicht irgendwie in so ein Loch fallen sollen und den Tagesrhythmus verlieren sollen. Ja. Ja. Wobei ich mir da keine Sorgen mache, dass unsere Kollegen da zu wenig Aufgaben den Schülern geben. Nee, ich glaube, im Moment verteilt es sich auch ganz gut. Also die einen machen mehr, die anderen machen weniger. Da erkennt man jetzt vielleicht auch so unterschiedliche Lehrertypen so ein bisschen. Welche, ja, die da ja. sehr streng sind, sehr dahinterher sind und auch vielleicht welche, die so eher versuchen, ihren gewohnten Stil beizubehalten und in die Welt zu übertragen. Und welche, ja. die vielleicht so ein bisschen offener sind und jetzt so mehr rumprobieren und experimentieren. Genau, ja. Ist beides wahrscheinlich zumindest verständlich, wobei ich jetzt diese Phase, wo wir ja eh nicht so richtig beurteilen sollen, ne, also ja, in irgendeiner Form, was da jetzt passiert, wäre jetzt eine gute Gelegenheit, einfach mal zu experimentieren und auszuprobieren. Ja, ja. So wie wir das ja alle im Referendariat machen konnten. Genau. Oder so. Natürlich. Ja. Ja, das war eine sehr schöne Zeit, natürlich. Ja, vor allem war das immer von irgendwelchen Beurteilungssituationen geprägt. Und, genau, das hat man jetzt halt nicht. Ne? Also es wird keiner daherkommen und sagen, so wie du deinen Online-Unterricht gemacht hast oder diese Aufgabenblätter, die du den Schülern hochgeladen hast, das kann man so nicht machen. Ja, ja, oder steht ja gar nicht auf dem Lehrplan hier. Oder genau auch das, ja. Also das, da hat man tatsächlich jetzt eigentlich viele Freiheiten. Mhm. Wenn man natürlich das Ziel hat, jetzt ja, oder wenn man jetzt die Lernziele verfolgen möchte, die man so verfolgt hätte und dann nach dieser ganzen Krise ganz normal weitermachen möchte, als ob nichts gewesen wäre, dann funktioniert das sicherlich nicht so. Ne? Ich würde natürlich auch so ein bisschen unterscheiden, ob ich jetzt eine Klasse habe, die jetzt in ein paar Wochen in eine Prüfung geht. Genau. Da ist recht klar eigentlich, was die brauchen. Die müssen irgendwie das bekommen, was sie auf die Prüfung vorbereitet. Genau. An Inhalten, an Aufgaben, an Rückmeldungen und so weiter. Und welche, bei denen ja jetzt keine Prüfung ansteht, wir aber jetzt ja auch keine neuen Inhalte so richtig machen sollen, da könnte man entweder üben oder eben tatsächlich auch mal andere Wege ausprobieren. Genau, das denke ich auch, ja. Solange es, sag ich mal, fachlich sich irgendwie begründen lässt, kann man da jetzt auch mal Dinge so ein bisschen ausprobieren. Und sich auch mal trauen. Also ich bin so für einfach mal auch trauen und einfach mal auch vielleicht Schüler so ein bisschen, da war ja auch der Punkt, ne, empathisch sein, so, ne? Was brauchen denn jetzt Schüler? Was wollen die denn jetzt? Ne? Wollen die das Arbeitsblatt, was wir in der letzten Woche noch nicht besprochen haben? Oder wollen die einfach mal selber machen, was sie jetzt gerade interessiert? Ja. Ne? Genau. Also da nochmal so ein Beispiel, was ich heute erlebt hatte. Wir hatten ja im Vorgespräch mal kurz darüber gesprochen. Bei uns in der Schule unterrichten wir ja Python als Programmiersprache. Und da kommen die Schüler auch gut mit klar. Aber natürlich ist das wie beim Betriebssystem immer eine religiöse Diskussion, welche hier Sprache jetzt die beste ist. Genau. Und warum jetzt nicht auch mal eine andere lernen? Also ein Schüler hatte da jetzt sich mit C++ auseinandergesetzt und für ein Spiel, also der ist auch tatsächlich übers Zocken irgendwie dahin gekommen, da gibt es Möglichkeiten, für dieses Spiel Erweiterungen zu programmieren. Ja, und zwar in Lua, in Python, glaube ich sogar, und in C++. Mhm. Und er hat sich dann gedacht, ach, Python kann ich ja schon, ich probiere das mal in C++. Und hat dann da eben das jetzt für sich als Aufgabe gesetzt. Und das finde ich total super. Also, dass der jetzt quasi auch die Gelegenheit hat und die Zeit und auch keinen zeitlichen Druck oder irgendeine Beurteilung, die er da erwarten oder befürchten muss. Und auch da vielleicht nur so, ja, Möglichkeiten aufzeigen, was jetzt geht, was gehen kann, was vielleicht auch ein Interesse ist, was man da so wecken könnte. Ja, es sind halt so vielleicht auch Chancen, die man jetzt hat, ne, um sowas mal auszuprobieren. Ja, und sollte man das Beste draus machen oder zumindest das versuchen. Genau. So, jetzt haben wir die 10 Punkte hier alle einmal abgearbeitet. Ja. Fehlt dir da irgendetwas? Wir haben jetzt gesagt, was wir vielleicht so wie irgendwie interpretieren würden, aber ist da vielleicht so ein Punkt, wo du sagen würdest, also das wäre auch noch irgendwie etwas, das würde ich da auch noch in irgendeiner Form unterbringen oder Das ist zumindest ein Aspekt, der da jetzt überhaupt gar nicht betrachtet wird. So direkt fällt mir nichts ein. Also ich finde es ja auch schwierig, auch bei den Punkten ja teilweise, das so, ja, so streng zu sehen. Ne? Das hängt eben immer von sehr vielen Dingen ab, was da jetzt sicherlich empfehlenswert ist und was nicht. Das, denke ich mal, hatten wir ja gerade auch so ein bisschen rausgestellt. Deswegen, ja, tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit dem, was sollte man unbedingt und was darf man auf gar keinen Fall. Und ich denke, dieses Ausprobieren ist sicherlich jetzt erstmal eine gute Strategie weiterhin auch. Ne? Ich hatte gerade überlegt, also das, ob so ein Aspekt des Überwindens der sozialen Isolation in irgendeiner Form da vielleicht nochmal als expliziter Punkt genannt werden sollte. Dass man das in irgendeiner Form, weil das wird ja fachübergreifend und auch schulübergreifend für jeden ja jetzt eine Rolle spielen, auch für Lehrer. Ja, ne? Ja. Also ja, jeder klar. ist ja jetzt in irgendeiner Form sozial isoliert und oder nicht sozial, eigentlich ja physisch isoliert, denn man kann ja trotzdem miteinander reden. Und genau. da spricht eigentlich sogar dafür, diese synchrone Kommunikation aufrechtzuerhalten und wirklich mit Leuten zu reden, sich die Gesichter anzugucken und nicht nur in Mails oder in Chats auszutauschen. Ja, das stimmt. Sehr förmlich, sehr geehrter. Ne? Und genau, mit freundlichen Grüßen. Mit freundlichen Grüßen, genau. Und da, dieser Aspekt, den hätte ich da vielleicht noch irgendwie reingebracht, ohne da jetzt aber auch direkt einen Formulierungsvorschlag zu haben. Ja. Aber das würde ich, glaube ich, noch ergänzen. Wie kann ich mit der sozialen Isolation umgehen? Ja. Wie kann das thematisch jetzt nochmal, oder wie kann es thematisiert werden? Wobei das ja auch eher so ein übergeordneter Punkt ist, ne? Also genau, der geht ja überall mit rein, ne? Genau, während so, ich denke mal, die Punkte, die in dieser Abbildung sind, eher so den ja jeden Einzelnen betreffen, also jeden einzelnen Unterricht in irgendeiner Weise, ist ja diese Überwindung der physischen Isolation, wie du das so schön gesagt hast, eher so was Generelles, was jetzt nicht nur speziell auf Schule ist und nicht speziell auf diese eine Unterrichtsstunde oder das eine Fach, ne? Ja. Deswegen, ja, ich habe aber auch keine gute Idee da, die ich spontan aus dem Ärmel schütteln könnte jetzt. Ich würde auch vermuten, dass das mit der Zeit noch eine größere Bedeutung bekommen wird. Je nachdem, wie lange die Situation jetzt so andauert, ist es, also im Moment ist es ja wirklich wie Ferien quasi. Das ist jetzt so 1-2 Wochen, ne? Das ist so ein Zeitraum, Da fühlt man noch nicht irgendwie einen großen Unterschied, auch wenn man die ganze Zeit zu Hause ist. Das stimmt. Für einige wahrscheinlich schon mehr, aber wie sieht das in 1-2 Monaten aus, wenn das tatsächlich anhalten sollte? Dann spielen sicherlich nochmal solche Dinge auch eine Rolle, wie, keine Ahnung, wie bewege ich mich, wie kriege ich genug Sonnenlicht ab, wie werde ich nicht depressiv? Ja, vielleicht fehlt mir auch eben Kommunikation mit anderen Menschen, andere Menschen sehen oder hören, mich austauschen, solche Dinge. Ja. Ja, ich glaube, was momentan auch schwierig ist oder so ein bisschen belastend, zumindest ist das auch so, wie ich es empfinde, aber auch wie ich denke, dass die Schüler das empfinden, ist so diese Unsicherheit oder Ungewissheit. Ne? Jetzt so tröpfeln so nach und nach so ein paar Entscheidungen ein, meinetwegen, dass die Abi-Prüfungen verschoben werden, die Kammerprüfungen werden alle in den Sommer gelegt oder sowas, aber jetzt so ganz speziell unsere ITAs oder Techniker, die, also für die gibt es ja noch keine Regelung, zumindest momentan. Und ich kann ja auch nicht sagen, ob die Prüfung stattfindet und ob die genauso stattfindet, wie so geplant ist. Und einfach dieses, man weiß nicht, wie es weitergeht, ne? Oder wann es zu Ende ist oder wann es wieder besser wird. Das ist so, glaube ich, mit einer der belastendsten Punkte jetzt auch in dem Ja, das Situation. Ist natürlich auch so die Schwierigkeit, wenn ich jetzt wirklich eine Klasse auf eine Prüfung vorbereiten möchte. Ja, genau. Dass ich natürlich auch immer einen Zeithorizont irgendwie habe. Wie lange denn jetzt noch? Ist jetzt in 2 Wochen Prüfung? Ist jetzt in 2 Monaten Prüfung? Ja. Wann ist denn die Prüfung? Das hat ja auch damit was zu tun, wie ich das so ein bisschen einteile. Genau. Wann mache ich was, in welchem Umfang und solche Dinge. Richtig, ja. Und nach hinten hin wird es dann vielleicht auch immer intensiver, dass man viele Dinge dann genauer nochmal anschaut. Welches ist die erste Prüfung? Welches ist die letzte? Über welchen Zeitraum spricht man denn da eigentlich bei den einzelnen Prüfungen? Wir haben da ja recht viele Fächer, die abgeprüft werden. Ist das jetzt in 3 Wochen erledigt oder dauert das viel länger? Genau, auch das, ja. Ja, und also mir haben heute die Fachschüler so ein bisschen gesagt, also ich weiß ja gar nicht, ob sich das lohnt, jetzt schon auf alles vorzubereiten, wenn ich vielleicht dann in 2 Monaten nochmal anfangen muss, weil das verschoben wurde. Ne? Genau, dann hat man wieder alles vergessen und so. Dann, Ja, kann ich nachvollziehen, absolut. Und kann ich auch verstehen. Ja. Und ja, wir haben da jetzt eben auch keine Lösung für. Ne? Nee, genau. Wir müssen ja erstmal jetzt davon ausgehen, dass es planmäßig stattfindet. Und ja. Dann würde ja auch die Prüfung einigermaßen zeitnah an den Unterricht beziehungsweise an die Prüfungsvorbereitung anschließen. Wenn sich das verzögert, ist das so ein bisschen hinfällig wieder. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, bei der Abiturprüfung hat man jetzt von 3 Wochen gesprochen, die man das nach hinten verlegt. Und damit hat man jetzt zumindest schon mal irgendwie eine Richtschnur und einen Rahmen, genau, in welchem man jetzt solche Verzögerungen verlegt. Wobei, du hattest ja schon angesprochen, IHK macht es gleich mal 2 Monate nach hinten. Ne? Richtig, genau. Von Ende April auf Mitte Juni. Ja, ist eben ein bisschen unberechenbar gerade alles, was da passiert. Ja. Also zwischen 3 Wochen und 2 Monaten, das sind so zumindest die Zeiträume, über die man jetzt im Moment so aktiv diskutiert, wo dann diese Prüfungen landen werden. Ich denke auch, dass sich das jetzt in der nächsten Woche wahrscheinlich in irgendeiner Form rauskristallisieren wird, wie nun die Prüfung ablaufen sollen. Und wenn nicht, dann vielleicht aber auch nicht. Genau, vielleicht so auch nicht. Also. So ist es dann halt. Also wir sind jetzt einfach von anderen Dingen abhängig. Mhm. Wir können das jetzt nicht selber planen. Nee, genau. Im Moment bestimmt eben der Virus den Tagesplan. Ja, also das ist ja genauso mit dem Unterricht, ob der nach Ostern weitergehen wird oder nicht. Das soll ja irgendwie in den Osterferien, also am Ende der Osterferien entschieden werden. Ja, ich fände es auch schön, wenn das schon ein bisschen früher entschieden werden könnte. Mhm. Aber weiß man halt nicht, ne? Ja. Gut, okay. Dann haben wir es, glaube ich. Ich denke auch. Haben wir noch irgendwas vergessen? Nicht, dass ich wüsste. Guck mal in deine Notizen, die du natürlich immer sorgfältig pflegst. Ja, zumindest das hatten wir jetzt, glaube ich, drin. Ja. Die wesentlichen Punkte hatten wir besprochen. Zeitmäßig haben wir jetzt auch eine Stunde gequasselt. Ja, zunächst mal herzlichen Dank, dass du wieder den Weg in den Podcast gefunden hast. Ja, sehr gerne. Und wenn sich wieder was ergibt, dann bin ich auch gerne nochmal dabei. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ja auch, wie ja viele Hörer feststellen werden, in verbesserter Tonqualität. Ich hoffe doch, ja. Denn du hast ja aufgerüstet, deine Stimme nämlich, und hast da Rauschen und Hall entfernt. Ja, genau. Das war ganz schön anstrengend, diese Operation jetzt noch da reinzukriegen. Die spezielle Atemtechnik, genau. Ja. Nein, ich habe natürlich ein etwas besseres Mikrofon mir zugelegt und bin jetzt auch in mein Arbeitszimmer umgezogen, was akustisch ein bisschen angenehmer sein dürfte als das Wohnzimmer. Und ja, ich hoffe, dass der Hörgenuss dadurch auch jetzt größer ist. Okay, ja, also dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich sage an dieser Stelle dann schon mal Tschüss und bleib gesund. Und wasch die Hände. Immer schön die Hände waschen, genau. Und Tschüss. Tschüss.